Deutschlandfunk. Rock etc. Er ist 71 Jahre alt, somit ein freundlicher älterer Herr, und so wirkt er auch. Andererseits ist er, Klaus Voormann, der wohl erfolgreichste deutsche Rockmusiker. Er hat vor fast 50 Jahren mit den Beatles Musik gemacht, danach mit vielen berühmten Musikern gespielt. Er ist stets unerkannt im Hintergrund geblieben. In diesem Jahr hat er dann endlich seine erste eigene CD veröffentlicht. Knut Benzner ließ sich von Klaus Voormann die Geschichten dazu erzählen. Und es beginnt mit einem Ereignis aus dem August 1971. Clapton, kokainabhängig, brach hinter der Bühne zusammen und musste mit Methadon wieder auf die Beine gebracht werden. Bob Dylan war seit knapp 2 Jahren nicht mehr live aufgetreten. Ringo Starr sollte später bei It Don't Come Easy eine Textzeile vergessen. Andere, der Gitarrist Jesse Ed Davis etwa, sind dem Bewusstsein leider längst entschwunden. 40.000 Zuschauer waren in 2 Veranstaltungen begeistert. Und weiterer Geschichten gäbe es viele. Die von John Lennon zum Beispiel, der nicht dabei war, weil er Krach mit seiner Frau hatte. Krach mit seiner Frau hatte er, da George Harrison sich einer Teilnahme Yoko Onos widersetzte. Nun ja. Der Grund des Konzerts vor Bangladesch schließlich nicht ganz unwichtig. Bangladesch, damals im August 1971, offiziell noch Ostpakistan, befand sich seit März 1971 mit Westpakistan in einem Befreiungskrieg. Geografisch durch Indien geteilt, flüchteten annähernd 10 Millionen Menschen aus Ostpakistan ins indische Westbengalen. Ein verheerender Zyklon hatte beide Regionen, insbesondere Ostpakistan, ein paar Monate zuvor getroffen und zwischen 300.000 und 500.000 Todesopfer gefordert. Der Krieg endete im Dezember 1971 mit der Anerkennung Bangladeschs. Das Konzert, The Concert for Bangladesh, organisiert, um die Flüchtlinge zu unterstützen, war wahrscheinlich das erste Benefizkonzert dieser Art. Ravi Shankar, Sitarspieler aus Bengalen, eröffnete es. Friends, as George told you just now, they will be participating in the second part. Ganz bewusst. Dann stellt Harrison die Band vor. Als er seinen ehemaligen Beatles-Schlagzeuger erwähnt, spielt Leon Russell, der Keyboarder, eine bekannte Melodie. Dann folgt Jim Keltner und dann... There's somebody on bass who many people have heard about, but they never actually seen him. Klaus Voormann. Verstanden? Da ist jemand am Bass, von dem viele gehört, ihn allerdings noch nie gesehen haben. Klaus Voormann. Der anschließende Applaus war außerordentlich. Wer sehen möchte, wie Klaus Voormann zu dieser Zeit aussah, Booklet der 3LP-Box, Seite 32. Booklet der Doppel-CD, Seite 18, jeweils Bild Mitte. Ein hagerer, ja wirklich hagerer Mann von bereits 33 Jahren. Bärtig, langes Haar, ernst, die Augen geschlossen, vielleicht beseelt. Es war ein tolles Erlebnis und es war so fröhlich und so, jeder war glücklich, da zu sein und zusammen für George das zu machen. Und ich weiß, dass George alles getan hat, was in seiner Macht war, das hinzukriegen. Ich weiß auch, wie schwierig es war mit der Plattengesellschaft oder mit Alan Klein, dem Manager damals. Die wollten alle Geld haben, die wollten alle Geld haben. Und er sagt, nein, kommt nicht in Frage. Und hat alles, was mit dem Konzert und den Verkäufen der Scheibe, alles Bangladesch zukommen lassen. Und ich glaube, dass Ravi Shankar wirklich gewusst hat, wie er es am besten hinkriegt, dass das Geld dahin kommt. Aber ich sage nochmal, es ist eine wahnsinnig schwere und komplizierte Aufgabe. Bis 1985, so ein Artikel der Los Angeles Times, wurden etwa 12 Millionen Dollar für Bangladesch eingenommen. Die US-amerikanische Steuerbehörde allerdings hatte den Betrag bzw. Teile des Betrages einfrieren lassen, da die Organisatoren nicht daran gedacht hatten, um Steuerfreiheit zu ersuchen. Erwähntem Alan Klein warf man vor, Geld veruntreut zu haben. Schumann war schon beim Original von Wah Wah dabei gewesen, erschienen auf Harrisons All Things Must Pass aus dem Jahr 1970. Zum allerersten Mal habe ich den Bass in der Hand gehabt, das war im Top Ten. Ein damaliger Club auf St. Pauli. Und zwar war das spät nachts und irgendwie Stuart Sutcliffe, der damals noch Bass spielte bei den Beatles, der hatte keine Lust mehr zu spielen. Da hat er mir den Bass in die Hand gedrückt und gesagt, du spielst jetzt. Und dann sagte die Band, oh, come on, Klaus, komm hier hoch auf die Bühne. Und sagte, nee, auf die Bühne, da meine ich das. Da hatte ich also Schiss auf die Bühne. Da habe ich mich also unten am Bühnenrand gesetzt und Paul spielte Klavier. Der spielte zum größten Teil Klavier zu der Zeit, weil sie hatten George Gitarre, Stuart Bass, John Gitarre und er hat meistens Klavier gespielt und spielte dann I'm in Love Again von Fats Domino. Das war die erste Nummer, die ich jemals auf dem Bass gespielt habe. Ich hatte vorher nie Bass gespielt. Knapp 50 Jahre später, darum geht's immerhin, mit A Sideman's Journey, Foremans erste Solo-CD. Und darauf dieser Titel von Fats Domino, I'm in Love Again, Gesang und am Klavier Paul McCartney. Yes, me. Just for you. Need your loving and I need it bad. Just like a dog with going mad. Ooh, baby, ooh, wee. Baby, won't you give your love to me? Eeny, meeny, and miny, moe. Don't be no one around no more. Ooh, baby, ooh, wee. Baby, don't you let your dog. Sideman's Journey, die Reise eines Mitspielers. Sideman kann man nicht übersetzen. Ja, nee, das ist an sich ist das verständlich, weil, weißt du, wenn ich bin ja irgendwie da so reingerutscht, erst mit Manfred Mann und dann die ganzen Sessions. Ich hatte immer so viele tolle Leute vor der Nase, dass ich dachte, lass die mal die Platten machen. Ich muss das nicht haben. Howlin' Wolf, B.B. King, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Harry Nilsson, Carly Simon, Randy Newman, Clapton, The Band, Cuda, The Hollies, Donovan, Keith Moon, Art Garfunkel, Lou Reed, Doris Troy, die drei Beatles, Harrison, Lennon und Starr. Ach ja, ist eine Menge, was passiert ist. Aber interessanterweise, die Leute, mit denen ich am meisten zusammengearbeitet habe, die kannst du tatsächlich an Fingern auszählen. Das ist gar nicht so viel. Und das ist einmal Harry Nilsson, George Harrison, John Lennon, Carly Simon, Billy Preston. Okay, dann wird es schon mehr, aber Ringo, das waren der Hauptkern, bei denen das immer rund ging. Und zwischendurch waren dann so andere Sachen, wie eben Howlin' Wolf, B.B. King und solche Geschichten. Das war also eine ganze Menge, aber hauptsächlich waren es diese Leute, die ich also richtig schätze und die auch Freunde geworden sind. Und das macht mich so stolz. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up, left you without warning. It's not always gonna be this great. All things must pass, all things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this great. Darkness only stays the night time. In the morning, it'll fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. Dann, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Ja, wir haben also ein Projekt gemacht. Sein Projekt. Dann hat meine Frau mir gesagt, Klaus, jetzt bist du 70, jetzt geh doch mal und besuch deine ganzen Freunde und das ist doch sicherlich interessant und dann können wir doch was machen. Entweder filmen wir das oder wir machen eine CD und ich wollte das erst überhaupt nicht. Dann hat sie mich aber doch überredet und in dem Moment, wo ich angefangen habe, die Leute anzurufen, da macht es Klick. Und dann habe ich gemerkt, wie die Resonanz war. Alle sagten, endlich macht der Klaus mal selber was. Dann haben gesagt, du musst das unbedingt machen. Kriegst jede Hilfe, die du nur haben willst. Und alle haben sich eingesetzt, wie sie nur konnten. Ob es um Studios ging, wo ich gute Deals gekriegt habe, muss man natürlich bezahlen. Oder ob es um die Musiker ging. Alle wollten kommen und wollten mitmachen. Das war ein Teil. Der zweite sah wie folgt aus. Also das Ganze ist ein Charity-Projekt. Meine Frau ist involviert mit den Lakota-Indianern. Das ist das Reservat von den Lakota-Indianern in South Dakota. Und es ist fürchterlich, was da mit den Einheimischen, mit dem Urvolk Amerikas passiert. Sie werden schikaniert, sie werden sozusagen schlecht behandelt, sie haben keine Unterstützung, zumindest nicht die Unterstützung, die sie wirklich bräuchten. Es ist eine große, eine hohe Alkoholismus, trinken fürchterlich viel und Diabetes. Große Prozentzahl an Diabetes und das Wasser ist kontaminiert mit Uran, mit Arsen und die müssen das trinken und keiner kümmert sich drum. Und da ist jetzt meine Christina gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt in USA und regelt das. Sie macht Wasserproben und alles eben, irgendwie muss das Geld ja dafür da sein. Und wie kamen seine Frau und er auf die Lakotas? Das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber es ist der Stamm, den die meisten kennen durch den Film Der mit dem Wolf tanzt. Das ist also, was mir so am Herzen dabei liegt, ist, dass es ein Stamm ist, der immer noch Werte hat, menschliche Werte hat, Familienleben, das Leben zusammen mit der Natur, was mehr und mehr die Amerikaner oder wir fast alle schon verloren haben. Und ich finde, diese Völker, die so eine Bindung noch haben zur Natur und zu einem wirklichen guten System, einem Leben, die sollten erhalten bleiben. Und wenn nichts passiert, sind die Lakota-Indianer ganz weg. Dann gibt es die überhaupt nicht mehr. Die Fuhrmann gefragt hatte, auf seiner allerersten CD mitzumachen, sagten fast alle auch zu diesem Anliegen ja. Ja, die ja gesagt haben, das ist einmal Ringo und das ist Paul. Dann haben wir Van Dyke Parks, den nicht viele kennen, aber ein fantastischer Musiker, mit dem ich irrsinnig viel zusammen gemacht habe, bei Harry Nilsson, der auch für die Beach Boys ganz viele tolle Arrangements geschrieben hat. Ein 100% Musiker. Dann Don Preston, mit dem ich auf der Bühne war in Bangladesch-Konzert. Trevor Lawrence, der sehr viel für in Motown gemacht hat und ein toller Saxophonspieler und Arrangeur, auch für Harry Nilsson viel gearbeitet hat. Dann hatte ich Bonnie von Bonnie and Delaney. Und das war gerade, als Delaney gestorben ist und beinahe wäre es ins Wasser gefallen. Aber Bonnie ist trotzdem gekommen und war sagenhaft. Ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wen ich Dr. John. Der Dr. John ist die Band, mit die letzte Band, in der ich gespielt habe. Mac Rabenack, Dr. John, das war für mich die Spitze des Eisbergs, das war das Größte für mich, das erreicht zu haben. Das war für mich damals, 1979, der Grund zu sagen, ich höre auf mit der Musik, weil ich gedacht habe, das ist es, mehr kannst du nicht erreichen. Such a Night, Klaus Fuhrmann und Dr. John, aufgenommen in Hamburg. Such a night, such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know this was my chance. You came in with my best friend Jim. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. And it's such a night, such a night. Sweet confusion under the moonlight, such a night, such a night. Even I couldn't believe my ears. My heart just skipped a beat. You told me we could slip away and the dark end of the street came in with my best friend Jim. Here I am, I'm ready to you knew somebody else real. Find out do it, you know somebody else will. Find out do it, you know somebody else will. Find out do it, you know somebody else will. Such a weitere Namen von seiner CD: Albert Lee, Joe Walsh, Cat Stevens respektive Yusuf Islam. Cat Stevens war sehr interessant, weil ich wollte an sich Cat Stevens gar nicht involvieren, weil ich dachte, das geht gar nicht, ich kannte ihn gar nicht so gut. Aber Cat Stevens rief mich an und sagte, ich will ein Albumcover machen. Und kannst du mir dabei helfen? Der hatte sich einen alten VW-Bus gekauft, so ein, weiß ich was, 67er oder ein uraltes Teil, und wollte den gestalten für sein Plattencover und wollte, dass ich ihm helfe. Da habe ich gesagt, ich will es versuchen, aber ich habe ganz wenig Zeit. Und da fragt er mich, warum? Weil ich gerade diese CD mache. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und da hat sich dann herausgestellt, dass er damit dran teilhaben würde und hat zwei Stücke mit uns zusammen gemacht. Was ist auf Yusuf Islams letzter CD Road Singer im Bild links zu sehen? Ein alter VW-Bus. Und warum hat Yusuf Islam ausgerechnet Klaus Voormann angerufen, um für ihn ein CD-Cover zu gestalten? Eigentlich ist Klaus Voormann Grafiker, Gelernter an der Hamburger Meisterschule für Gestaltung. Klaus Voormann und Yusuf Islam und The Day the World Gets Round. The Day the World Gets round to understanding where it is. Using all it's found to help each other hand in hand. The world gets round to understanding where it's gone. Losing so much ground, killing each other such foolishness in man. I want no part of their plan. But if you're the destructive kind, now I'm working from day to day, as I don't want to be like you. I look for the pure of heart and the ones that have made the start, but Lord, there are just a few. Who'll bow before you? In silence they pray, oh how they pray for the day the world gets round. Found to help each other hand in hand. The day the world gets round. Klaus Voormann, der Grafiker. Das Kuriose ist, dass er eine Zeit lang als Grafiker bekannter war als Musiker. Der Grund hierfür war ein Cover, ein Beatles-Cover. Das Cover zur 6. LP der Beatles, Revolver. Eine Mischung aus Collage und Strichzeichnung. Die Collage, das waren Fotografien der vier in der Bildmitte und am oberen, mittleren und linken Coverrand. Die Strichzeichnung, die Gesichter der vier, angeordnet jeweils aus einer Ecke heraus. Zum Beispiel für Twiggy habe ich mal eine ganze Reihe in Vogue gemacht in London mit Zeichnungen. Und das Revolver-Cover kam dann auch einfach so zwischendurch. Ich war gerade fertig mit der Band Pettiklaus & Gibson und Manfred Mann sollte anfangen. Und in diesem Zwischenraum kam das Revolver-Cover. Und so hat mich das immer verfolgt. Ich war immer im Zwiespalt zwischen Musik und Grafik, was mich sehr, sehr deprimiert hat, oft deprimiert und frustriert hat. Weil es schwierig ist, eins und das andere zu machen. Ich würde immer lieber eins richtig machen. Zweigleisig arbeiten sollte doch ein erfülltes Leben sein. Es ergänzt sich an sich nicht. Ich würde sagen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Zum Beispiel Leute versuchen ja zu sagen, man kann Musik grafisch ausdrücken. Ich habe noch nie ein Cover gesehen, wo das tatsächlich passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es geht. Ich sehe Musik, wenn ich die Augen zumache. Und das ist an sich ein Widerspruch in sich selbst. Und so habe ich auch immer funktioniert. Wenn du ein Cover machst für jemanden, du kannst das Image zeigen, du kannst die Menschen zeigen, du kannst die Emotion zeigen und kannst eine bestimmte Stimmung rüberbringen. Aber du kannst die Musik nicht grafisch darstellen. Das geht nicht. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're all ribbons and pearls. Who what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pow. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams and into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. We'll be right back. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my highway by. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams and into my car. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, mine, oh mine. You're 16, so beautiful, and you're mine. Es gibt eine CD, eine DVD, ein Buch mit handsigniertem Kunstdruck in limitierter Auflage. Und so wurde aus einem Sideman ein Hauptdarsteller für kurze Zeit. Max Buskuhl war dabei und sang Ringo Starrs You're 16, weil Ringo das nicht mehr selbst singen wollte. Paul Jones, Mike Dubbo und Tom McGuinness waren dabei, allesamt ehemalige Mitglieder von Manfred Mann. Und Jim Keltner war dabei, wie damals schon beim Konzert vor Bangladesch. Don Nix und Max Buskuhl und dessen Vater Carl Carlton waren auch dabei. Eine Reminiszenz an ein eigenes Leben. Aufgenommen in London, in Los Angeles, in Memphis, in München und wie erwähnt in Hamburg. Songs, mit denen er, Vormann, in seiner Karriere irgendwie zu tun hatte. Ein Song ragt gewissermaßen heraus. So Far. Er ragt deshalb heraus, weil Vormann ihn selbst geschrieben hat, zusammen mit Doris Troy, einer Soul- und Background-Sängerin, die eine Zeit lang mal bei der Beatles-Firma Apple unter Vertrag war. So Far mit Bonnie Bramlett. Oh, Manchmal ist er auch Diskjockey, nur so zum Spaß, wie an jenem Abend. Deswegen bin ich hier und ich werde verschiedene Sachen auflegen, die ganz alt sind, wie zum Beispiel ein paar Ray Charles-Geschichten, dann aber auch wieder Prince, den ich toll finde, oder Ray Cooder. Hier liegt ein ganzer Haufen von CDs, da kann ich also auswählen. Und was mir wichtig ist, dass die Leute richtig Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste. Denkbar, dass er auch irgendwas dabei hatte, auf dem er zu hören war. Irgendwas. Mr. Ragamuffin Man oder etwas von James Taylor. Country im Stile Hoyt Axtons oder abgedrehten Country im Stile Lee Claytons. Oder was von Trio, die Foreman produziert hat. Er hatte nichts dabei. Soul scheint er nicht abgeneigt zu sein. Also, es ist spät. Man hat ein bisschen Alkohol getrunken. Die Luft ist stickig, weil man ausnahmsweise rauchen durfte. Durfte man natürlich nicht. Und dann dieser Song, schwüler als das Original. John Lennon, Foreman am Bass. And the moon is the only light we'll see. Er hat auf mehr als 100 Liedern mitgespielt, auf viel mehr. Klassiker darunter Carly Simons You're So Vain und Lennons Imagine. Aber einen Lieblingstitel hat er nicht. Nee, hab keinen Lieblingstitel. Hab ich nicht. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den deutschen Bassisten Klaus Foreman von Knut Benzner.